Das ist ein Kapitalbedarf, der nicht von dem Gründer selbst kommt, sondern der immer durch irgendwie Dritte, egal wer das jetzt ist, Freunde, Verwandte, Bekannte, Banken, Venture-Kapitalisten, das können 2.000, 3.000 Euro sein, das können aber auch 2.000, 3.000 Millionen sein. Das ist aber so die erste Anmerkung. Und die zweite Anmerkung ist, Gründungsgeschäft für uns ist ja anders als bei Ihnen, Professor Falki. Wenn Sie über Gründungsgeschäft nachdenken, sind Sie ja frei in Ihren Ideen. Sie können sich ja Modelle angucken und Modelle kreieren und so weiter. Wenn wir in der Bankseite uns mit Gründungen beschäftigen, dann sind wir in einem Kasten. Und der Kasten wird begrenzt durch Gesetze, Kreditwesengesetz, Auflagen, Mindestanforderungen als Kreditwesen, Mindestanforderungen an die Risikosteuerung, Rating, haben Sie auch schon alle mal bestimmt gehört, Prüfungsverbände, interne, externe, auch hauseigene Regularien, sodass wir uns in einem Kasten bewegen, den man mal so ein bisschen auch dehnen kann, wenn man mal geschickt ist, kann man mal in die eine Richtung oder die andere Richtung ein bisschen gehen, aber es gibt immer irgendwo eine klare Grenze, die man wirklich nicht überschreiten kann. Und in diesem Feld werden wir uns immer bewegen müssen halt, ne? Das, was Sie ansprachen mit diesen Gründungen, die ja so ein bisschen, sagen wir mal, aus diesem klassischen Geschäftsfeld, was wir so kennen, Handwerk, Diensthandel, Dienstleistungen, Gastronomie, Produktion so ein bisschen rausschlagen, sind natürlich sehr schwierig umzusetzen. Ich vergleiche das mal so ein bisschen, was ja momentan sehr auf Vogue ist hier in Berlin und Brandenburg. Wir sind ja in Berlin und Brandenburg tätig, ist ja dieses Thema Kreativszene. Das fängt an bei dem wirklich klassischen Künstler, der noch sein Bildmarkt oder die Skulptur formt, bis hin zu den Media-Designer, IT-Spezialisten und so weiter, diese ganze Szene. Und da stellen wir auch schon ein Problem fest, was man sicherlich auch darüber hinüberleiten kann, dass das Leute sind, die kreativ sind, die wirklich gut denken, die tolle Ideen haben und diese Ideen auch, sagen wir, manuell umsetzen können. Aber wenn es dann in ein Modell gehen muss, wo sie sagen müssen, okay, davon muss ich leben, davon muss ich meine Erträge haben und ich brauche sogar vielleicht Geld, also ich brauche dritte Leute, die mir dieses Geld anvertrauen, die das ja auch mal zurückhaben wollen, das ist immer unser ureigenes Bedürfnis, was wir haben, dann wird es immer schon schwierig, weil dieses Verständnis einfach nicht da ist. Und da muss man sicherlich sehr stark dran arbeiten, an diesem Thema, die Leute eben auch dahin zu bringen, dass sie von ihren Ideen, diesen tollen, guten Ideen, die auch umsetzen können, also kreativ sein, aber das auch so umsetzen können, dass eine Wirtschaftlichkeit dahinter steht. Ist das Ihre Erfahrung, dass es viele Ideen gibt, gute Ideen gibt, aber es an der wirtschaftlichen Umsetzung krankt? Oder ist, also meine Erfahrung ist ein bisschen, dass es diese Ideen gibt, auch gerade aus dem kulturellen, kreativen Bereich, aber dass die glauben, als Gründer werden Dinge von ihnen verlangt, Ellenbogen, Durchsetzungsvermögen, mal ein X für ein U sein lassen, wo sie sich abgeschreckt fühlen. Das ist richtig. Das ist sicherlich, die Wirtschaftlichkeit ist dieses eine Thema. Das ist ja so dieses Zahlenwerk, in dem wir Banker immer gerne leben. Nicht? Rentabilität, Liquidität, Investitionsplan ist ja so unser Metier halt eben. Und das zweite Thema, was Sie ja mehr so ansprechen, ist ja dieses Thema, die Person des Unternehmers, wo wir auch sehr stark raufgucken. Wir führen ja mindestens 2-3 Gespräche mit den Gründern, um einfach erstmal zu verstehen, was dahinter steckt, hinter die Idee und das ganze Konzept dann auch gemeinsam umsetzen zu können. Und da testen wir natürlich auch so ein bisschen ab, ob das tatsächlich der Unternehmer ist, der sein Unternehmen langfristig auch weiterführen, langfristig erfolgreich führen kann. Und das ist so das Thema, dass viele da eben vielleicht sich auch unterschätzen, die erst gar nicht so weit kommen, zu sagen, okay, da sind so große Hürden, was ja auch schon angesprochen wurde, hier halt eben nicht gerade diese Steuerthematiken, Organisation, Mitarbeiterführung, Einstellung und so weiter, das alles zu bewältigen. Ich glaube, da ist auch eine gewisse Hemmschwelle da, dass viele Ideen, die so in den Köpfen sind, gar nicht umgesetzt werden halt. Das ist ja eben das Schöne, packen wir es an. Den Leuten muss man wirklich Mut machen, das wirklich mal zu versuchen. Und es gibt hier in der Region ein gigantisches Netzwerk von unheimlich vielen Beteiligten, ob das jetzt Berater sind, Kammern, Institutionen, Hochschulen, selbst hin Banken, Steuerberater sind damit zu nennen, halt, die ja sowas unterstützen, einfach die sowas auch begleiten. Mit meinen Mitarbeitern zusammen versuchen wir schon, so einen Ansatz zu gehen, dass wir sagen, wir wollen auch gewisse Dinge entwickeln. Also wenn ein Gründer kommt und wir sagen, da ist Potenzial, ist interessant, muss diese Rahmenbedingungen, die er einhalten muss, nun mal dieser Kasten, von dem ich sprach, die stimmen nicht, dann versuchen wir ihn gemeinsam damit hinzubringen. Meistens nie alleine, sondern immer mit dem Netzwerk zusammen. Dass wir sagen, wir haben hier Kontakte, da Kontakte, Businessplanwettbewerb halt eben nicht, Projektwerkstätten oder sowas halt eben, Lotsendienst in Brandenburg, sagen, geht mal da und lasst euch beraten, lasst euch weiterqualifizieren, dass ihr dann, sagen wir, eure Idee wirklich auch gut umsetzen könnt. Wir hatten ein sehr schönes Beispiel mal vor ein paar Jahren gehabt, das war ein junger Mann, der kam in Latzhosen und Turnschuhen, das ist ja eigentlich egal, aber den angebotenen Stuhl hat er mir so als Liegestuhl verstanden, als dass er sich da richtig hinsetzte, dachte man schon, naja, okay, halt irgendwas ist da nicht. Und dann hat er so gesagt, er möchte gerne mit Jugendlichen so Projekte machen, arbeiten und so weiter. Und er sagt, naja, ist es was. Aber ich hatte es mit einem Kollegen zusammen gemacht und wir waren uns eigentlich klar, der hat was, der hat gute Ideen halt eben, nicht? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt mal Jetzt nehmen wir uns den mal in ein Gespräch und sagen ihm mal, wenn du das umsetzen willst, der wollte 80.000, 90.000 Euro damals haben, dann musst du das und das und das machen. Und dann haben wir mal gewettet und gesagt, packt er das oder packt er es nicht? Der kam nach einem Viertel, wir haben ja noch Kontaktadressen gesagt, wo er hingehen kann. Und so. Dann kam er nach ungefähr Vierteljahr oder 4 Monaten, kam er wieder halt den und hat einen Businessplan vorgelegt. Der war schon sehr gut ausgearbeitet. Der hat also das aufgenommen und hat gesagt, okay, ich will meine Idee umsetzen, aber ich muss dafür was tun, damit die anderen mitziehen halt nicht. Und dann haben wir, das hat 1,5 Jahre gedauert, mit ihm gemeinsam immer gesagt, okay, gut gemachtes Thema, aber hier musst du noch weiterarbeiten. Der hat es dann geschafft, dass der große Konzerne als Sponsoren gewinnen konnte für seine Events und so weiter. Hat es also sukzessive über 1,5 Jahre aufgebaut, bis er gesagt hat, Mensch, toll, rund die Sache, prima, jetzt finanzieren wir. Das ist also für mich ein sehr interessantes, gutes Beispiel, dass aus einer Idee, die eigentlich nur da war und einem Lernprozess, also auch die Bereitschaft zu lernen und das anzunehmen, man wirklich ein gutes Unternehmen machen konnte. Der besteht immer noch heutzutage, dem geht es gut, der hat sich also auch noch weiter vergrößert. Das war aber einer. Ja, von den vielen Gründungen, die wir sonst immer machen. Ich habe ja immer gehört, man muss sich vor allem korrekt anziehen und möglichst eine Krawatte. Der entsprach ja, nicht diesen Vorstellungen. Das haben Sie durchgehen lassen. Ja, aber das steht zwar auf der Krawatte, das ist meine Berufskleidung. Wenn ich Klempner wäre, würde ich im Blaumann hier stehen. Mit der Kleidung, gut, also das ist sauber. Ist nicht mehr so streng. Nee, also das ist sicherlich nicht streng. Auch viele sagen, der Businessplan, der muss schön gebunden sein und bunt und so weiter. Halt eben, klar, wir sind alles nur Menschen, wir sind alles subjektive Menschen, die Empfindungen haben halt nicht. Aber wir haben auch mal einen Businessplan gekriegt, 4 Seiten handgeschrieben, wo man auch dachte, pff, um Gottes Willen. Ja, aber war toll, war absolut toll. Es ging da auch nur um 8.000 Euro, war super. Die Frau hat alle Themen kurz angerissen, kurz dargestellt. Man hat gewusst, die hat sich darüber Gedanken gemacht, die hat begriffen, worum es geht. Und die haben gesagt, okay, finanzieren, weil die musste jetzt also nicht da irgendwas binden mit Fotos und Hochglanz oder so, sondern hat gesagt, okay, ja. Das geht. Es gibt natürlich auch die Geschichte von der Annika Rottig in ihrem Buch, dass sie mit Leidenschaft an dieser Kosmetikidee hing und sich da auch was ausgedacht hatte. Bank hat gesagt, ist nicht. Und dann hat der Mann, der eigentlich wenig Ahnung hatte und so mehr so ein, naja, der wollte lieber durch Argentinien reiten, also seiner Frau da helfen, die Kinder aufzuziehen. Also der war eigentlich nicht so solid. Um es mal mild zu formulieren. Und der ist dann hingegangen zur Bank und hat da so schlecht und recht vertreten und der kriegte den Kredit. Haben sich die Zeiten so geändert? Ich würde sagen, das ist auch menschlich. Ich meine, jeder hat einen anderen Charakter und das ist sicherlich auch so, dass wenn Sie jemand kommt und im Erstgespräch bilden Sie subjektiv eine Meinung. Ja, das ist nur einfach mal so. Und dieses Bauchgefühl, entweder kann man es wegräumen, nicht, weil er wirklich gut ist und Argumente hat und so weiter. Und man kann dann sagen, okay, ich mache es trotzdem. Oder manchmal verstetigt sich dieses Bauchgefühl einfach auch und dann gibt es eigentlich keine Chance. Also wenn man lang genug dabei ist, merkt man nicht so sehr nach dem Äußeren gehen, sondern gucken, also was wir der versuchen Kopf immer hat. Mal mehr in die Tiefe zu gehen. Halt, ja. Nämlich. Und wie gesagt, gerade je kleiner so ein Vorhaben auch ist, oder je kleiner so eine Gründung ist, desto wichtiger ist eigentlich die Person des Gründers. Das ist also für uns das Entscheidende, nicht? Weil der ist im Grunde genommen der Partner und der setzt die Ideen auch wirklich um. Ja und nein, es gibt ja so eine doch recht umfangreiche Forschung über so Persönlichkeitsmerkmale. Dieser sogenannte Traits Approach in den USA, der sagt relativ eindeutig, also sehr viele Studien, es gibt keine Persönlichkeitsmerkmale, an denen man den Gründungserfolg sozusagen abschätzen könnte. Das ist natürlich klar, jeder möchte, ist das Ding erfolgreich oder nicht und wie können wir es testen, Unternehmertest. Ich warne immer vor solchen Sachen. Die wissenschaftliche Literatur sagt, diese Charaktermerkmale sind nicht ausschlaggebend. Es gibt Extrovertierte, es gibt Introvertierte, es gibt welche mit Ellenbogen, ohne Ellenbogen. Es korreliert nicht mit Unternehmenserfolg. Also ich gebe Ihnen recht, ich meine jetzt auch nicht den Unternehmertest. Ja. Ja, als ich bei der Volksbank anfing, 1992, hatte ich mal die Idee gehabt, dass wir einen Unternehmertest machen. Liegt ja nahe. Ja, dass man sagen, so einen besten ein DIN A4-Bogen, der kreuzt was an, unten habe ich eine Summe und gucke ich in der Tabelle, sage, ist ein Unternehmer, ist keiner. Ich habe mich mit 4, 5 Psychologen sehr intensiv unterhalten damals, hat ein halbes Jahr gedauert. Keiner kam danach wieder, weil keiner hatte eine Lösung. Alle haben gesagt, geht nicht, gibt's nicht, ist nicht da und so weiter. Und war eine Erkenntnis, wo man sagt, okay, können wir nicht machen. Viele Netzwerkpartner machen das ja so über Assessment Center. Nicht? Das sind so 3, 4 Tage, wo so eine Art Selbsterkenntnis kommt. Funktioniert auch, finde ich, gut. Hat aber nur Sinn, wenn man sich auch selbstkritisch gegenübersteht. Nicht? Wenn ich alles verdränge und sage, ich bin der Beste, dann können sie Tests machen, so viel wie sie wollen, werden sie nie zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Halt, ne? Ich finde aber, wenn man... Wonach gucken Sie? Wenn Sie jemanden vor sich haben, Sie sagen, Persönlichkeit ist Gründer, das ist wichtig. Was ist so nach Ihrer Erfahrung an der Stelle wichtig an der Person? Man steigt ja eigentlich ein, indem man sagt, okay, stellen Sie mir doch mal Ihr Unternehmen vor, was für eine Idee haben wir einfach, haben Sie denn da eigentlich nicht? Und wenn das, sagen wir mal, dann wirklich so rüberkommt, dass man sagt, Mensch, also toll, prima, was der hat, nicht, das ist, sagen wir mal, schon ein riesen Einschränkung. Viele Gründer können gar nicht mal ihre Idee erklären. Ja? Die erzählen eine Viertelstunde, haben riesen tolle Worte mit vielen Fremdworten, wo man auch mal denkt, noch nie gehört. Aber letztendlich weiß man gar nicht, was will er letztendlich wirklich machen. Das ist einmal so der erste Schritt. Und dann gehen wir natürlich, weil wir diesen Businessplan haben, ich weiß, der ist ja ein bisschen umstritten, auch in der Literatur halt eben. Wir arbeiten aber noch sehr intensiv mit dem Businessplan, das ist also unser Rüstzeug letztendlich. Dann gehen wir natürlich in die Tiefe und fragen dann dezidiert ab, halt eben nicht Zahlen, Entwicklungen, Marktgegebenheiten und so weiter. Und da wollen wir natürlich dann auch ein Feedback haben, nicht? Und wollen gucken, kommt es wirklich von ihm, hat er sich Gedanken gemacht oder hat das nur abgeschrieben oder hat es sogar ganz schlimm nur einen Berater geschrieben. Das merkt man relativ schnell, nicht? Wie tief steckt er da drin. Und ich sage auch mal so ein bisschen das Feuer da drin, was irgendwo brennen muss halt, nicht? Also manche sagen, erzählen das so einem, denkt man, naja, ob der das einem jetzt so erzählt oder was anderes macht, ist eigentlich egal. Hauptsache, der kriegt den Kredit nicht. Aber manche, die sind da wirklich hinterher und arbeiten und kämpfen auch drum halt, nicht? Und dann der nächste Schritt, das ist dann, sagen wir mal, ein bisschen weitergelagert. Diese Erstgespräche enden ja meistens so, dass man sagt, okay, tolle Sachen, prima Mann und, oder Frau halt eben, ein toller Businessplan, aber da fehlt noch das, das und das halt nicht. Also wir würden gerne mal, das brauchen wir noch näher erläutert haben, nicht? Wenn das dann 2 Monate dauert, ehe was kommt, dann fragt man sich auch, na, wie ernsthaft ist das eigentlich? Wie will er da eigentlich hinterher sein, nicht? Wie will er das wirklich umsetzen in dem Zeitrahmen, den er mal so vorgedacht hat? Wenn das zeitnah kommt, auch in guter Qualität, dann sagt man, okay, der ist wirklich dahinter und der will wirklich was machen. Packen wir es an. Ja. Was ist so Ihre Erfahrung hier in Berlin? Eigentlich sind doch die Chancen, so mehr aus diesem konzeptkreativen Bereich, aus dem kulturellen Bereich, das Manufacturing ist nur noch ungefähr 20%, hier in Berlin noch weniger als der Durchschnitt. Wo ist denn die Zukunft von Gründungen? Naja, momentan ist es sehr stark in diesem weiten Kreativbereich. Das ist aber jetzt gar mal so eine Welle, weil man entdeckt hat, eben, das ist eine gigantische Industrie, da ist unheimlich viel entstanden an Zentren und so weiter halt eben. Und deshalb wird es da in diesem Bereich sicher sehr viel geben. Zweiter großer Bereich, den wir schon seit einer ganzen Weile haben, der aber enorm zunehmen wird, ist dieser ganze Wellness-Gesundheitsbereich in dem weitesten Sinne. Das fängt an bei der Massage über die Wellness-Oasen. Wir hatten einen Wellness-Friseur gehabt, halt eben, der das kombinierte, die beiden Themen, auch ganz interessant, ganz witzig, bis hin zu Pflege-Altenheimen, ganzen Pflegeeinrichtungen. Das wird ein großer Bereich sein, wo sich sehr, sehr viel in den nächsten Jahren noch tun wird. Sie kennen die Alterspyramide in Berlin. Wir werden immer älter, leben immer länger, halt, weil ja gerade wieder eine aktuelle Studie da halt eben. Das wird es natürlich alles noch begleiten halt. Wie ist das so mit dem Kapitalbedarf? In USA sagt man immer, Family, Friends and Fools ist solider als praktisch Fremdkredit. Ich höre auch immer Gründergeschichten so in der Art, klar, wir sind durch schwierige Zeiten gegangen, aber dann waren wir eigentlich schon so auf dem richtigen Weg, dann zog es an und dann kam die Bank, weil sie da Probleme sah oder uns waren die Mittel, wurden allmählich knapp und dann hat uns die Bank den Kredit gekündigt. Das Geld war ja ausgegeben, das haben wir für was genommen, weil wir Anschaffungen brauchten. Das Geld war natürlich weg, Kredit nicht zurückzahlen können und dann geht es in die Insolvenz. Ist ein Vorwurf, der wird Ihnen nicht neu sein. Das ist richtig. Was würden Sie dazu sagen? Thema Eigenkapital ist ein ganz sensibles Thema. Das stellen wir also auch fest in den Finanzierungen. Ist ein sehr schwieriges Thema. Also ich meine, wenn jemand das, sagen wir mal, aus dem Bereich Family and Friends darstellen kann, das ist natürlich toll, ist meistens unabhängig, aber auch nicht ganz unproblematisch, weil die wollen ihr Geld manchmal auch zurückhaben und das manchmal drastischer als eine Bank. Nicht, die sagen, ich gebe dir das für ein Jahr und denen ist es egal manchmal, ob das Unternehmen dann gut ist oder nicht. Die sagen, okay, wir haben einen Vertrag gemacht, nach einem Jahr kriege ich jetzt das Geld und das will ich jetzt auch haben. Nicht, ich meine, bei der Bank haben sie immer noch die Möglichkeit, mit in Verhandlungen zu treten und da gibt es immer Lösungswege, das auch nochmal anders darzustellen. Das liegt meistens an den Unternehmern, weil die dann nicht in die Bank kommen, wenn es schwierig wird halt. Nicht? Und Eigenkapital in der Finanzierung ist ein wichtiger Baustein einfach, weil es eine riesen Pufferfunktion hat. Wenn es wirklich mal nicht so läuft und in der Anfangsphase ist es leider sehr oft, dass es eben nicht so läuft, wie man das plant. Und wenn man dann genügend Eigenkapital hat, kann man eben dieses Kapital letztendlich auch dazu benutzen, um es abzufedern, halt eben nicht, um, sagen wir mal, über Durststrecken drüber hinwegzukommen. Also wir achten schon darauf, dass entsprechende Eigenkapitalien mit drin sind. Das schwankt bei einem mehr, bei anderen weniger, hängt sehr von den Vorhaben ab oder von dem gesamten Vorhaben, wie das dargestellt ist, das hat schon einen enorm wichtigen Faktor. Aber wir stellen auch fest, dass gerade hier in der Region Berlin-Brandenburg die Eigenkapitalsituation sehr schwach ist. Die Leute haben wenig, setzen auch, können auch wenig einsetzen. Es gibt Regionen hier, wenn man da sagt, Eigenkapitalquote 25%, oh, das ist aber wenig. Wir sind froh, wir haben eine durchschnittliche Eigenkapitalquote, die liegt bei ungefähr 8% in den Unternehmen. Ja, also da klafft schon deutlich was als Differenz daraus. Nicht, aber es sind eben unterschiedliche Regionen. In der Eigenregion sind Großunternehmen, Großbetriebe, die natürlich sehr gut da stehen, die das Ganze nach oben heben, auch durch die Satelliten, die sie bilden. Wir haben ja relativ wenig Großunternehmen in der Region. Und das ist natürlich dann auch so eine Sache, dass wir sehr kleinen Teil des Gründergeschäft haben. Nicht? Und das baut sich natürlich mit dem Eigenkapital relativ schwach auch auf. Ja. Es gibt so ein Bonmot, das geht auf den Mark Twain zurück. Das heißt, die Banker, der mochte keine Banker. Die Banker verleihen den Regenschirm, solange die Sonne scheint. Und wenn die Wolken am Horizont kommen, wollen sie den Schirm zurückhaben. Da ist natürlich was dran. Ich interpretiere es jetzt mal versuchsweise von der Bank, dass man sagt, wir haben eine kleine Marge, wenn uns ein Kredit daneben geht, dann müssen wir lange viel Geschäft machen, bis wir das wieder haben. Wir müssen vorsichtig sein und wenn wir merken, der Kredit ist gefährdet, dann ist auch gut, wenn man der Erste ist, der kündigt, dann hat man sozusagen im Insolvenzfall ein bisschen bessere Chancen. Ich verstehe das, aber das ist natürlich für einen Gründer auch ein Problem, dass er weiß, gerade dann, wenn ich den Kredit brauche, wenn es ernst wird, dann wollen die den möglicherweise zurückhaben. Wie ist das denn in der Praxis? Wie kann die Bank den Kredit zurückziehen? Wie kann sich ein Gründer dagegen schützen? Oder wie kann man das vorher auf den Tisch legen? Was sind die Konditionen, wie es dann läuft, wenn es ein bisschen schwierig wird? Das ist ein sehr heikles Thema. Das muss man aber zweigeteilt sehen. Sie haben es richtig angesprochen, die Margen sind sehr klein im Kreditgeschäft halt nicht. Und wenn ein Firmenkundenbetreuer merkt, ein Unternehmen driftet ab halt eben, ja, wir erfahren es ja immer leider erst auch sehr spät halt eben, außer man ist da aktiv an den Kunden dran, obwohl es auch nicht so die direkte Lösung ist halt eben nicht, dann wird er schon versuchen, dieses Unternehmen über diese Durststrecke hinweg zu helfen. Weil, wenn er diesen Ausfall hat, Sie sagen es ganz richtig halt nicht, die Erträge sind weg, die mühsam erarbeiteten Erträge aus den kleinen Margen sind mit einmal durch diese riesen Insolvenz oder Ausfallbearbeitung einfach weg. Ja? Und da wird also jeder Firmenkundenbetreuer versuchen, so lange wie möglich dieses Unternehmen durch diese Durstphase zu bekommen. Das Problem ist aber dabei, wenn ein Unternehmer merkt, dass er Schwierigkeiten hat, das Erste, was in seinem Kopf ist, sagt, bloß nicht in die Bank gehen, wenn die mich sehen, wollen die was von mir. Ist ja richtig. Ja? Natürlich wollen wir was von ihm. Ja? Wir wollen wissen, warum es schlecht geht und was er macht. Halt eben, nicht? Dieses unternehmerische Denken. Halt, ja? Aber wenn er nicht kommt, ja, dann ist das übliche Prozedere, der Firmenkundenbetreuer ruft 5-6 Mal an, das dauert 2 Monate, schreibt 4-5 Briefe, das sind nochmal 2 Monate. Ja? Dann hat er gesagt, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich nicht mehr, nicht, weil wir leben in diesem Kasten halt. Ja? Wir können also nur zu einem gewissen Grad auch, sagen wir mal, Überziehungen dulden und sowas halt eben nicht. Dann gibt es die Mahnschreiben und wenn dann das erste Mahnschreiben, dann kommt manchmal der Unternehmer, aber selbst dann kommen die Unternehmer nicht. Und dann gibt es nur noch das Feld, wo man sagen kann, wir müssen kündigen. Es gibt hier in der Region, es gibt ja in jedem Bundesland diese runden Tische. Das sind Initiativen von IHK, Handwerkskammer und den Banken, dass angeschlagene Unternehmen sich dorthin wenden können und sagen, ich habe Probleme. Jetzt setzen wir uns mal alle Finanziers an einen Tisch. Meistens kommt noch eine zweite Bank dazu, die sagt, eventuell kann ich einspringen als Bank. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn wir da sitzen, das so spät ist, die sind schon so tief in den Brunnen gefallen, dass man nur sagen kann, na, was soll man jetzt noch machen? Jetzt kann man gar nichts machen, nicht, weil der Unternehmer einfach nicht rechtzeitig gekommen ist. Was können wir daraus lernen? Also wenn ich merke, mein Ding läuft schlecht, zur Bank gehen und denen sagen, die glauben ja vielleicht, es läuft wunderbar, und denen sagen, also sorry, ganz anders als ihr glaubt, ich bin in Problem, wie kann man das angehen? Ja, irgendwann merken wir das schon, also ist manchmal zur Zeit verzogen, nicht Jahresabschlüsse kriegen wir in der Regel ein Jahr später, nicht daran merken wir es überhaupt nicht. Wir sehen es an den Kontobewegungen oder wenn eben Rücklassschriften, Rückschecks sind halt eben, dann merken wir das schon halt eben. Das setzt natürlich voraus, dass der Unternehmer unternehmerisch denkt und sagt, okay, ich muss mein Unternehmen so aufbauen, dass ich jederzeit weiß, wie ich stehe. Dieses kleine interne Kontrollsystem, was man sich so aufbaut. Kein riesen Konglomerat von SAP für zigtausend Euro. Den Businessplan einfach weiterschreiben, immer fortführen, haben sie viel Arbeit und viel Schweiß reingesetzt in diese Tabellen, Renta, Liquiditätsplan, das einfach immer weiterführen. Ja? Immer mal jeden Monat wieder die Liquiditätsplanung anpassen, diesen Soll-Ist-Vergleich, ja, nicht? Dann kriegen sie auch immer ein wunderbares Bild. Und dann kann man auch mal sehen, dass da Abweichungen sind, werden immer Abweichungen sein. Können ja alle nicht in die Zukunft gucken, leider nicht. Und dann müssen sie auf diese Abweichungen reagieren. Das kann ja positiv sein, dass sie besser sind, müssen sie auch reagieren, nicht? Eventuell neue Räumlichkeiten oder mehr Mitarbeiter einstellen. Oder es ist eben nicht das Ziel, was sie sich gesetzt haben. Dann müssen sie auch reagieren, müssen fragen, woran lag es. Und wenn sie das feststellen und dann auch zur Bank gehen und sagen, pass mal auf, ich habe hier meinen Liquiditätsplan, schon ein Pluspunkt. Ich bin Banker, der macht sowas, ist schon mal toll. Ja? Machen nicht viele, muss man leider so sagen halt eben. Ja? Das ist schon mal ganz prima. Ich würde sagen, so schaut das aus, so sieht es aus. Das sind auch die Gründe, warum es so ist. Und das sind meine Maßnahmen, die ich mache. Dann werden sie immer ein offenes Ohr finden. Und dann geht sogar die Bank sogar unter Umständen so weit zu sagen, okay, wir können da sogar noch mal Kredit geben dafür. Das ist ja nicht ganz ausgeschlossen. Wir hatten einen einzigen Fall, auch wieder nur leider ein Fall mal gewesen, Mitte der 90er Jahre, ein Softwareunternehmen kam im Frühjahr zu uns halt eben und hat fest dargestellt, dass im Herbst Aufträge weggebrochen sind, die also haben sich zurückgezogen, er kann die Raten da nicht mehr zahlen. Der hatte einen tollen Liquiditätsplan gehabt, wir saßen am runden Tisch zusammen, rechtzeitig haben alle beraten, was wir machen können, haben Tilgungsaussetzung, Tilgungsstundung gemacht, neue Kreditlinie eingeräumt halt eben, wir konnten ihn über diese Phase im Herbst hinwegbringen und der hat dann im nächsten Termin im Februar, März wieder seine Raten zahlen können, ist wunderbar drüber hinweggekommen. Aber es ist leider eben auch nur eine Ausnahme. Also gegen das eigene Bauchgefühl hingehen und sagen, ich habe Schwierigkeiten, ich strenge mich an, ich habe folgende Maßnahmen und dann gucken Sie sich das an und sind jedenfalls trotz des Hinweises auf die schlechte Situation, also honorieren Sie das besser, als wenn Sie glauben, das läuft, aber merken so irgendwie, der schlittert da ab. Vor allen Dingen kann man auch mit dem Unternehmer beraten, wir haben ja nun ein Netzwerk über die vielen Jahre aufgebaut, wo man sagen kann, okay Mensch, jetzt muss da mal professionelle Hilfe rein, jetzt muss man mal gucken, dass jemand sich das mal von dritter Seite mal neutral mal anschaut halt eben. Wir als Bank dürfen das nicht machen, wir dürfen keine Beratungstätigkeiten nehmen. Dann kann man verschiedene Adressen oder Kontakte mal vermitteln halt nicht, das kann sich der Unternehmer angucken und wenn er meint, okay, das ist okay, mit dem komme ich klar, das kann ich machen, kann er sich an den wenden und dann kriegt er da professionelle Hilfe. Das ist manchmal, kostet zwar ein bisschen Geld, aber es ist gut angelegtes Geld. Ja. Eine Geschichte, die ich auch immer wieder höre, ist, ja, wir reden über den Businessplan und es sieht so aus, als geht es über den Businessplan, aber eigentlich geht die Bank auf Nummer sicher und will Sicherheiten und das Häuschen der Oma oder so. Also die Idee und der Businessplan, obwohl er gefordert wird und da viel Mühe reingeht, gibt letztlich gar nicht den Ausschlag, höre ich dann. Na doch, der Ausschlag geht schon. Also ich habe mal gelernt in der Ausbildung, ist ja schon ein paar Jährchen her, aber dass ein Kredit nur gegen Sicherheiten ein schlechter Kredit ist. Ja, weil man einfach, ich mache ja nicht einen Kredit, um zu sagen, ich habe da Sicherheiten, die verwerte ich irgendwann. Meistens sind die Sicherheiten dann im Verwertungsfall sowieso nicht so viel wert, wie man es mal angesetzt hat. Nicht? Sie haben es ja mal an diesen Grundstückspreisen, wie die verfallen sind, gesehen, hatten die Banken ja enorme Schwierigkeiten gehabt halt. Das ist irgendwo richtig. Ich sprach ja von diesem Kasten, der uns vorgegeben ist. Wir arbeiten, oder die Kredite, die wir vergeben, das sind ja vielleicht sogar Ihre Gelder, die Sie bei uns angelegt haben. Nicht? Und wir haben ja eine gewisse Verpflichtung, Ihnen gegenüber zu sagen, dass wir das auch richtig weitergeben und nicht einfach nur so verpulvern und sagen, gut, wir geben mal Kredite und machen viele Menschen glücklich, kriegen es aber nicht wieder zurück halt eben. Deshalb verlangen wir auch Sicherheiten. Ich sehe das mit den Sicherheiten ein bisschen entspannter, das ganze Thema. Das ist für mich so an dritter Stelle. Das erste Thema sicherlich, dass Sie die Bank finden müssen, die sagt, ja, okay, ich mache es. Das ist, sagen wir mal, eigentlich 70-80%. Das zweite Thema ist, dass man sich ein Finanzierungskonzept aufbaut. Nicht, da sind die Banker dann gefordert, Finanzierungsbausteine, günstige Finanzierung und so weiter aufbauen und da wirklich ein Paket draus machen. Und das dritte Thema, finde ich, sind erst die Sicherheiten. Das hängt damit zusammen, es gibt in jedem Bundesland Bürgschaftsbanken, die sind bereit, sich für den Gründer uns gegenüber in Höhe zwischen 60-80% zu verbürgen, sodass wir da eine Sicherheit bekommen, wenn nachweislich nichts da ist. Und wir arbeiten sehr viel mit Förderprogrammen zusammen, die von den Investitionsbanken oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau kommen. Das ist ja dieses große Bundesinstitut, was viele Förderprogramme rausgibt. Und die haben oftmals auch schon so eine 80%ige Sicherheit mit drin, sodass wir im Grunde genommen immer nur ein 20%iges Risiko haben. Und das sagen wir eigentlich auch unsere Sichtweise, dass wir sagen, in dem Gründungsgeschäft, aber wirklich nur in dem Gründungsgeschäft, arbeiten wir eigentlich mit einem Risiko, was bei 20-30% liegt. Und das ist für eine Bank vertretbar. Also wenn man das nicht bereit ist einzugehen, dann sollte man sowieso die Finger davon lassen. Vielleicht so zum Schluss, was würden Sie Gründern raten? Wirklich sich die Mühe machen mit dem Businessplan? Ich sage immer, klar, das Konzept muss da sein. Ob es aufgeschrieben ist oder im Kopf, ist nochmal eine andere Frage, aber das Konzept muss da sein. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Sie glauben mehr, man muss es auch aufschreiben. Manche Leute haben ein gutes Konzept im Kopf, das vielleicht besser ist als das, was auf Papier steht. Ich sehe auch manche Leute, die lassen sich das dann schreiben. Das ist nur ganz fürchterlich. Das kostet Geld und ist wirklich für die Katz. Da sind wir uns einig. Was ist, wenn einer den Plan im Kopf hat? Ich habe nie einen Businessplan geschrieben. viele Gründer in unserem Umfeld haben auch nie einen Businessplan geschrieben, aber sie hatten es im Kopf. Also Sie hatten was Brauchbares im Kopf. Was gut, macht man da? Ja gut, das Problem ist, wir haben das Vier-Augen-Prinzip, ist ja uns ja gesetzlich wieder mal vorgegeben. Das heißt also, wenn ich einen Kredit machen will, zwei Augen, ich muss es aber noch in die Marktfolge geben, weil es sind Leute, die kriegen nur Papier auf den Tisch. Die reden nicht mit dem Gründer, die sehen den Gründer nicht, die kriegen von mir eine Kreditvorlage mit Unterlagen und daran gehen die das durch und stellen noch ein paar Fragen. Für die Leute ist zum Beispiel auch dieser Businessplan. Und wir müssen, wenn wir an die Kreditanstalt für Wiederaufbau gehen oder Investitionsbank, auch diesen Businessplan mitschicken, damit die überhaupt wissen, worum es geht. Halt nicht. Ich kann viel erzählen. Meine Eindrücke aus dem Gespräch sind vielleicht so, aber der Businessplan bringt es irgendwo nicht her. Also schon deshalb muss man das machen. Wir hatten auch einen Fall, wo wir eine tolle Idee hatten von einem Gründer, der aber eben, wie gesagt, einen Businessplan hatte, der war wirklich nicht zu gebrauchen, halt nicht. Wir haben uns dann mit dem sehr intensiv unterhalten, aber er musste irgendwo das schon mal klar darlegen halt. Und man hat gemerkt, als er den Businessplan geschrieben hat, dass seine Ideen, die er hatte, konkreter wurden, erstmal noch nachvollziehbarer auch und auch nochmal in eine etwas andere Richtung ging, weil er dann sich doch mal stärker Gedanken gemacht, einfach aus diesem Kopfgerüst heraus gesagt hat, okay, jetzt muss ich das nochmal konkreter machen, hat dann festgestellt, dass manche Dinge doch nicht so gehen, wie er sich das gerne gewünscht hätte. Also insofern war das schon ganz gut, dass er diesen Businessplan geschrieben hat. Klar, mir wäre es auch lieber, meine Mitarbeiter haben auch nicht Lust, da so eine Pakete immer zu lesen, wenn die das schon sehen, den Stapel auf dem Tisch, dann wissen die schon immer, wird wieder ein langes Wochenende, ja, weil sie es in der Woche nicht schaffen. Aber es ist einmal, sagen wir mal, so ein Rüstzeug. Ich glaube auch, dass es dem Gründer weiterhilft, gerade wenn man nochmal an dieses Thema Controlling denkt. Nicht, und welche Medien muss er ja machen, ob der jetzt so gebunden sein muss und ob diese Themen, die da drin sind und so der Stein der Weisen sind, gut, da lässt sich sicherlich drüber streiten halt. Aber es gibt so gewisse Dinge, die man schon irgendwo mal festhalten muss, dass man sie auch nachvollziehen kann, um auch mal wieder später nachzugucken, ist es denn tatsächlich so, wie ich das mal gedacht habe. Ja, vielleicht ganz zum Schluss. Es gibt ja auch die These, wenn ein Konzept wirklich gut ist, dass dann das Kapital hinter dem Konzept herläuft. Das erlebe ich auch. Also manchmal, das sind Ausnahmefälle, gibt es Leute, die haben ein Konzept, wo man sagt, toll, das passt. Mit kleinen vielleicht noch Diskussionen oder Facettierungen, das sieht gut aus. Dann reichen eigentlich ein paar Telefonanrufe, wenn ich es nicht gleich selber übernehme und anbiete, selber Business Angel zu sein, dass man, gerade wenn man Teile braucht, einen, der mehr was von Internet-Shop versteht und der Software dahinter oder jemand, der zum Marketing gut wäre, weil er Verbindungen zu Netzwerken hat und so. Also dann sind es eigentlich ein paar wenige Anrufe und alle sagen, Mensch, mach ich mit. Klar, wenn du findest, das ist gut und wie sieht das denn aus, mach ich mit. Ist das nicht die Zukunft von Gründungsgeschäft? Erstens ist es Eigenkapital. Es sind auch in der Regel Leute, die selber gegründet haben, also ein bisschen Ahnung haben, die auch Teile einbringen, die der Gründer vielleicht nicht hat. Nicht nur die berühmte Erfahrung und so, der ältere Unternehmer, sondern auch ganz handfest. Der baut die Website, der andere bietet es in seinem Netzwerk an, der Dritte hat einen Kontakt zu einem Produzenten oder zu einem Journalisten. Das sind ja wertvolle Sachen. Das könnte doch Gründen beschleunigen und vielleicht auch einfacher machen. Da sind wir in Konkurrenz zu Ihnen. Nee, aber es ist, also ich würde es nicht als Konkurrenz sehen. Ich würde es begrüßen. Es gibt ja diesen Business Angel Club hier in der Region. Zu dem haben wir auch enge Kontakte. Das sind eben so eine älteren Herren, nicht immer ältere Herren, wenn die nicht nahe treten, aber es sind oftmals ältere Herren, die eben, sag mal, nach ihrem Arbeitsleben nochmal sagen, jetzt habe ich eine Abfindung gekriegt oder habe ein bisschen was angespart, jetzt möchte ich aber doch nochmal ein bisschen unternehmerisches Risiko eingehen halt nicht. Ich finde das sehr gut, dieses Medium. Leider ist es hier noch nicht so ausgeprägt wie in den angelsächsischen Ländern, aber wir versuchen das schon zu nutzen, einfach um zu lernen und auch einen Input reinzugeben, dass sich das weiter fortfällt. Was Sie gerade sagten, das Kapital ist das eine. Das ist natürlich sehr schön, wenn die auch Kapital geben, aber gerade diese Netzwerkkontakte, die haben, die sind manchmal wirklich mehr Gold wert, weil die viel tiefer gehen, weil das wirklich so eine Kontakte sind, die bis an die Wurzel rangehen, die wirklich den Leuten den Eintritt in ein Großunternehmen verschaffen, was weder wir oder ein Berater, der da vielleicht irgendwo mal einen kennt, halt nicht, die kennen die entscheidenden Leute. Also das wäre ein Medium, was man auf jeden Fall viel, viel stärker noch voranbringen sollte. Und ich hoffe, dass das auch sich in den nächsten Jahren noch weiter verstetigt, dass wir das auch nutzen können. Denn da ist, wie gesagt, Kapital und Bedarf und das ist für uns keine Konkurrenz, das ist eine Ergänzung. Nicht diese Business Angel werden eher selten komplett reingehen, können sie auch mal machen, aber da würde ich, wie gesagt, keine Konkurrenz zu uns sehen. Eine wundervolle Ergänzung wäre das. Herr Staudt, vielen Dank. Ich glaube, in der Diskussion später in der Pause gibt es noch ein bisschen Spezialfragen. Gerne. Erstmal vielen Dank und ich hoffe, dass die Gründer dann zur Berliner Volksbank und zu Ihnen finden. Können Sie gerne machen.